they pull. Oh yeah. Oh girl. Come on, what? Just keep the rhythm flowing, keep it flowing. Yo, got a little something to say. Based on the things I've seen each and every day, it's okay. Hustling on the street, that's the receiver player. Have a 9-to-5, making your money the hard way. If you're a player, say what? Showing why, check out like a real hot shot. Circling the block, hollering girls to stop. Or sitting in your drive, top in the parking lot. When I'm a brother from overseas, I sell CDs, DVDs, all the accessories. And ladies, it's okay to call me when you hear my voice and see me do my thing on TV. So, all my ladies, shaking what you got. And all my fellas bouncing in the spot. Mix it up like a melting pot. Tell them that he got this beat on lock, that's hot. Come on, keep it rolling. Feel you, jam out, feel you. Feel it, come on. Feel it. You know what? Eins Live. Domian. Das Eins Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei Eins Live. 0800 5678 111. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben ein Thema heute Nacht und das Thema heißt unkonventionelle Liebesbeziehungen. Da war ein bisschen Musik, die ist wieder weg, die soll doch nicht da sein. Also das Thema heißt unkonventionelle Liebesbeziehungen. Ich möchte gerne mit Leuten reden, mit euch reden, die ihr ungewöhnlich liebt. Also über das klassische Muster eines normalen Pärchens, sage ich mal, hinaus. Das könnte sein, dass ihr vielleicht in einer Dreier- oder Viererbeziehung lebt. Es kann sein, dass ihr in einer sehr offenen Zweierbeziehung lebt und euch und eurem Partner sehr viel erlaubt, was vielleicht andere Pärchen sich nicht erlauben würden. Es könnte auch sein, dass, und das wäre schon was ganz Besonderes, dass es ein langjähriges, seriöses und ernstes Verhältnis zwischen einem Herrn und einem Sklaven gibt. Oder es könnte ein großer Altersunterschied in einer Beziehung sein. Es könnte auch sein, eine tiefe und sehr große platonische Liebe zwischen zwei Männern oder zwei Frauen, die über das Übliche, was Freundschaft so bedeutet, hinausgeht. Es gibt sicher noch ganz viele Beispiele. Ich habe euch ein paar genannt von unkonventionellen Liebesbeziehungen. Also wenn ihr mir von euren unkonventionellen Liebesbeziehungen erzählen wollt. Ich bin sehr gespannt, ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678 111 oder ihr könnt mir auch faxen unter 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht ist Kevin und Kevin ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Kevin. Hallo. Ich bin gespannt. Ja, und zwar geht's darum, ich habe eine Freundin, die ist 38 Jahre alt. Ja. Und wir sind jetzt seit einem Jahr zusammen. Ja. Wir hatten uns damals in der Disco kennengelernt. Und die Sympathie war auch direkt schon da. Mhm. Und hatten uns halt auch einen Tag später dann nochmal getroffen, ja, sind was essen gegangen und ja, dann sind wir halt zusammengekommen. Also du meinst ungewöhnliche Liebesbeziehung, weil doch ein großer Altersunterschied genau, da ist. Zwischen genau. 20 und 38 Jahren. Genau. Geht noch, finde ich. Geht noch. Aber ist natürlich, normal ist es nicht, ne, was nein, man unter normal versteht. Genau. Wie haben denn so deine Freunde, deine Kumpels darauf reagiert, dass du mit so einer uralten Frau von 38 ankommst? Ja, die waren eigentlich erstmal, waren sie ziemlich geschockt. Ja. Aber akzeptieren tun sie es eigentlich schon. Ja. Der Einzige, die das nicht akzeptieren, sind meine Eltern. Was sagen die? Ich habe jetzt ihnen zwar nicht direkt gesagt, dass ich, dass sie 38 Jahre alt ist. Du hast gesagt, sie ist 35, oder? Nein, das nicht. Ich habe sie erstmal 2 Monate später gesagt, ja, meiner Mutter zumindest erstmal. Aber dann rein Wein eingeschenkt, 38 gesagt. Ja, sicher, mhm, klar. Ja. Mhm. Und die haben halt ziemlich schlecht reagiert, sag ich mal. Ne? Wie alt ist deine Mutter? Die ist 37. 37? 37, genau. Dann hat sie dich aber sehr jung bekommen. Ja, das stimmt. Das ist ja verrückt. Dann ist also die Schwiegertochter in spe, oder in Anführungszeichen, ist ein Jahr älter, mhm, als deine Mutter. Genau. Das glaube ich, dass die da... Die hat halt ziemlich große Augen gemacht und hat halt direkt gesagt, ja, was willst du denn mit der? Die ist viel zu alt für dich. Such dir doch jemanden in deinem Alter. Ja. Und die ist doch schon viel weiter als du im Kopf und viel erfahrener. Ist sie viel weiter und viel erfahrener? Ja, doch. Eigentlich ist man das mit 38. Ja, doch. Macht dir das nicht zu schaffen, dass du manchmal das Gefühl hast, ich bin ja doch nur der Kleine, der Benjamin, und sie ist die große Erfahrene und leitet mich so? Macht dir das nicht zu schaffen? Nee, das macht mir eigentlich nicht zu schaffen, nein. Was ist denn für dich der besondere Reiz an dieser Beziehung, wo die Freundin nun so viel älter ist? Der Sex, sag ich mal. Der Sex? Sex, genau. Ja, die kann natürlich was bieten, ne? Genau, die bieten auch was. Also ich meine, ich hatte auch schon mal Freundinnen, sag ich mal, die so eine Altersklasse zwischen 18 und 25 waren. Mhm. Sag ich mal, war der Sex auch nicht schlecht, sag ich mal, aber sag mal, bei ihr ist das halt so, sie ist mehr erfahrener in der Sache, ne? Aber ich hoffe natürlich, dass es nicht nur der Sex ist. Wenn jetzt nämlich deine Freundin zuhört und die erfährt dann, es ist nur der Sex, wird die sich nicht so freuen, oder? Ja, klar, das stimmt. Was ist denn noch? Es ist die ganze Person selber ist das auch, ne? Sie hat auch was an sich, sag ich mal, das habe ich irgendwo noch nie gefunden. Mhm. Aber ich frage das nochmal, ich habe gerade in die Richtung schon gefragt, du kommst ja nicht so ein bisschen, ja, klein ihr gegenüber vor. Nein. Das nicht. Also ich habe vielleicht manchmal das Gefühl, dass ich vielleicht ihr das Wasser nicht reichen könnte. Ja, das meine ich so, dass sie irgendwie so eine Rolle der Big Mama ist oder der Lehrerin oder irgend sowas. Ich meine, es könnte ja so gesehen auch meine Mutter sein, ne? Eben, ja. Genau deswegen. Mhm. Aber das Problem ist eigentlich nur meine Eltern, ne? Die sitzen mir halt ziemlich im Nacken damit und was sagt der Vater denn eigentlich dazu? Oh Gott, der ist ziemlich ausgeflippt. Ist der auch so jung noch? Nee, der ist schon was älter, der ist 45. Ja. Und der ist halt ziemlich ausgeflippt, weil mein Vater, der sieht das ja absolut nicht ein. Mhm. Der ist absolut gegen die Beziehung, der unterstützt die Beziehung in keinen Punkten. Mhm. Und hat auch direkt gesagt, entweder trennt sich von denen oder wir wollen keinen Kontakt mehr mit dir. Ehrlich, so krass? So krass ist das. Das heißt, sie darf nicht zu euch nach Hause kommen? Ich gehe davon aus, dass du noch bei deinen Eltern wohnst. Ja. So, jetzt hat der Vater dir die Pistole auf die Brust gesetzt? Ja, ja. Wann hat er das gesagt? Der hat das beim letzten Gespräch gesagt, also wo ich mit ihr da war, ne? Und, wo, hat er auch, wie du mit ihr? Du bei doch bei deinen Eltern? Ja, was? Wir waren einmal da gewesen, um sie vorzustellen. Ach so. Und da hat er auch ganz klar gesagt, dass ich sie verlassen sollte. Dem Gespräch? Ja, klar. Was für eine heikle Situation. Wie hat sie denn darauf reagiert? Das war ja auch für sie wahrscheinlich höchst peinlich, ne? Ja, natürlich. Für sie war es auf jeden Fall peinlich. Und sie hat eigentlich so gesehen nicht viel dazu gesagt. Sie hat nur gesagt, ja, ich möchte jetzt gerne nach Hause fahren. Mhm. Und ist dann auch gefahren. Nur das Problem ist, die erpressen mich ja halt auch. Mhm. Und haben zu mir gesagt, entweder machst du mit ihr Schluss oder wir sehen uns gezwungen, dich rauszuschmeißen. Ich meine, da hört der Spaß ja auf, ne? Ja, natürlich. Wie stehst du denn dazu? Was gedenkst du zu tun? Ja, was gedenke ich zu tun? Also ich stehe auf jeden Fall zu meiner Freundin und lieben tue ich sie auch. Daran wird sich auch nichts ändern. Und das habe ich auch meinen Eltern gesagt, dass sie mir da nicht reinreden können, weil das halt meine Beziehung ist und ich bin alt genug, um selber zu entscheiden, was ich tue. Ne? Sehe ich auch so. Und, also du bist bereit, den Kampf auszufechten. Ja, natürlich. Und denkst, dass deine Eltern auch vielleicht ein bisschen blöffen mit dem Rausschmeißen und dich letztendlich dann doch nicht rausschmeißen? Ja, das, naja gut, bei meiner Mutter, ich glaube, die wird mich nicht rausschmeißen, aber mein Vater eher, ne? Also ist die Stimmung eigentlich bei euch, der Haussegen hängt schief? Ja, ganz schön. Wann war dieses Gespräch mit deiner Freundin und den Eltern? Das war so nach 2 Monaten, also nach, ja, so 2 Monate ungefähr. Ach so. Und ihr seid jetzt ein Jahr zusammen, das heißt aber, da muss sich auch viel zusammengebraut haben. Oder verdrängt man das Thema auch ein bisschen? Ja, man verdrängt das auch ein bisschen, ja. Hm. Das Problem ist einfach nur, da weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich da machen soll, ne? Du hast gerade gesagt, beim letzten Gespräch hat dein Vater das gesagt. Beim letzten Gespräch mit dir alleine oder als sie dabei war? Nein, als sie dabei war. Aber dann ist das ja schon irre lange her, das Gespräch. Ja, natürlich. Aber wir haben ja auch so zwischendurch Kontakt, ne? Ja, ich meine, ich sehe ihn ja auch jeden Tag und so, ne? Ja. Und, aber das ist ja auch, wenn sobald er von der Arbeit kommt, ja, na, warst du wieder bei deiner Schlampe und so, ne? Echt so, sagt er? Ja, natürlich. So krass, ne? Würde ich mir verbitten. Ja, natürlich. Also ich meine, du bist ein junger Mann von 20 Jahren. Mhm. Was ist dein Ding, was du da machst? Ja, klar. Ich meine, wo die Liebe hinfällt, ne? Ja, genau, so kann man sagen. Aber du bist ja noch relativ gelassen, ne, in all dem Stress. Ja, eigentlich schon. Ich nehme das eigentlich mit viel Humor, sag ich mal, ne. Mhm. Weil, ich meine, meine Tante, die weiß das auch und meine Tante nimmt das auch mit Humor, ne. Mhm. Die sagt halt immer zu mir, okay, wir machen hier nichts draus, ne. Hast du denn vorher auch schon auf ältere Frauen gestanden oder ist das jetzt die erste Erfahrung mit deiner? Das ist die erste Erfahrung. Ja. Die allererste Erfahrung. Und ich meine, meine Tante sagt auch, dass vielleicht wird sich das irgendwann mal widerlegen. Die meinte halt zu mir auch, nimm das nicht so schwer, ne. Mhm. Macht halt auch einen kleinen Scherz dann, ne? Mhm. und sagt dann halt, ja, immer lustig, ne? Ja, ja. Aber sonst. Nur hat man ja, wenn so ein großer Altersunterschied da ist, ist es ja vielleicht ein bisschen schwierig, Pläne zu machen. Mhm, also in 10 Jahren bist du mal gerade erst 30 und sie ist schon 48. Ja. Denkst du so weit oder denkst du eher, ich genieße das hier und jetzt und egal, was dann in fernerer Zukunft sein wird? Nein, ich genieße das eigentlich hier und jetzt. Mhm. Also ich weiß auch nicht, ob das noch weiter lange halten wird. Ich, keine Ahnung. Also, aber es gibt keine Anzeichen, dass es irgendwie kriselt, oder? Nein, das nicht, nein. Mhm. Was sagen eigentlich ihre Leute, ihre Freunde dazu, dass also, sie mit so einem jungen Typ da ankommt? Die haben natürlich, die waren natürlich auch geschockt, ne? Mhm. Natürlich auch zu ihr gesagt, hör mal zu, der ist viel zu jung, such dir lieber einen in deinem Alter, ne? Ich meine, der ist noch jung, der will noch auf Partys gehen, ne? Naja. Der hat wahrscheinlich noch nicht die Verantwortung. Geht sie denn mit auf Partys? Ja, natürlich. Das macht sie. Wir gehen zusammen weg, wir gehen ins Kino, wir gehen auf Discos, also ganz normal, ne? Also, das geht ja auch mit 37 geht das ja auch noch. Ja, natürlich. Also, ich finde auch, dass du dazu stehen solltest. Tust du ja auch. Ja, klar. Und genieß es, ist dein Ding und lass dir da nicht reinreden von deinen Eltern. Ja, klar, das werde ich auch tun. Grüß dich von mir herzlich. Ja, Domian, ich wollte noch mal ganz kurz was sagen. Ja. Gestern war ein Anrufer bei dir, der Sebastian. Mhm. Und da wollte ich noch mal ganz kurz sagen, dass es eine ganz schlimme Geschichte ist und er soll den Kopf nicht hängen lassen, falls er das hört jetzt. Wenn er nochmal zuhört jetzt. Genau. Gut. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, danke, Kevin. Domian. Ne? Tschüss. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111 und unser Thema heute Nacht heißt unkonventionelle Liebesbeziehungen. Ich möchte gerne mit euch reden, die ihr ganz ungewöhnlich liebt. Also, vielleicht seid ihr zu dritt oder zu viert, dass ihr eine Vierer- oder eine Dreierbeziehung lebt. Oder vielleicht seid ihr mit eurem Partner ganz ungewöhnlich offen, was man eigentlich nicht so kennt. Vielleicht gibt es eine ganz große Liebe eine platonische Liebe zu einem Freund, also zwischen Männern, oder eine platonische Liebe zwischen Frauen, was man eigentlich so auch noch nicht oder wenig hört und eigentlich auch nicht als üblich gilt. Unkonventionelle Liebesbeziehungen. Ich bin gespannt auf Bernd. Bernd ist 50 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Hallo Bernd. Hallo. Was ist es bei dir? Ja, das Besondere bei mir ist erstmal, meine Frau ist auch 50. Ja. Ich bin gerade 50 geworden, letzte Woche. Und meine Frau ist meine erste Kusspartnerin in meinem Leben. Was, die erste Kusspartnerin? Richtig. Ich habe die erste Frau, die ich jemals in meinem Leben geküsst habe. Und das mit großem Widerwillen, weil ich damals wirklich Knutscherei noch ganz fürchterlich fand. Aha. Wie lange bist du denn mit der Frau zusammen? Ja, ich kenne sie seit meinem 18. Lebensjahr. Ja. Und zwar habe ich bei ihr in der gleichen Firma gearbeitet und man hat sie mir so als Weihnachtsgeschenk präsentiert. Ich wollte sie eigentlich gar nicht haben, aber weil ich halt so schüchtern war und noch keine Freundin hatte, da hat man dann in der Firma gesagt, Mensch, da müssen wir was für den tun. Und meine Frau ist 9 Monate älter, was ja in dem Alter mit 18 doch schon was Besonderes ist. Unter Umständen, ja. Sie war schon zum Beispiel fest angestellt und ich bin auch Lehrling. Ja, damals vor allen Dingen, ne? in der Zeit. Genau, ja, und dann sind wir so zusammengekommen und als sie mich dann zum Abschied dann immer küssen wollte, da habe ich mir gedacht, oh Gott, nochmal, muss das denn sein? Aber es hat sich natürlich schnell gelegt. Ja, und da sind nur viele Jahre vergangen seitdem. Da sind viele Jahre vergangen, das ist aber auch nur ein Teil der Geschichte. Das Besondere an unserer Beziehung, wir feiern also, ich habe also gleich mit 21 geheiratet, damals ging das ja nicht früher. Ja. 2 Wochen nach meinem 21. Geburtstag habe ich da geheiratet, weil ich es gar nicht abwarten konnte. Und das heißt also, wir feiern nächste Woche unser 29-jähriges. So lange sind wir also verheiratet. Ja. Also wir führen eine sehr, sehr offene Beziehung. So, jetzt bin ich gespannt. Das Thema heißt ja unkonventionelle ganz Liebesbeziehung. Genau. Bisher klang es ja noch normal. Ja, mit der Kusspartnerin ist sicherlich nicht so. Na gut. Das Besondere ist, wir haben also, was sexuelle Kontakte anbelangt, sehr offenes Verhältnis. Vor allen Dingen meine Frau ist, was ja für Frauen sehr ungewöhnlich ist, nicht eifersüchtig, wenn ich mit anderen Frauen was mache. Ah, sie hat damals schon. Das heißt, du machst es auch mit anderen Frauen? Natürlich. Ich meine, sonst wäre ich ja monogam, sonst hätte ich ja noch nie eine andere Erfahrung gemacht, ne? Wenn ich jetzt keine andere Frau gehabt hätte in meinem Leben. Nein, das ist also schon so. Achso, halt. Das war gerade ein bisschen missverständlich. Also, das war deine erste Kusspartnerin und auch deine erste Geschlechtspartnerin, deine Frau. Natürlich alles zusammen. Ach so, wir haben uns alles gegenseitig beigebracht. Ich war Jungfrau, ich war Jungmann. Ja. Sie hatte ein bisschen mehr Erfahrung als ich, logischerweise, mit 19. Ja. Aber ich wusste nichts. Verstehe. Du hast zum Beispiel gedacht, ich hätte schon mit ihr Geschlechtsverkehr, da hatte ich dir doch gar nicht. So, auch, wie, ja. Wie lange wart ihr ein monogames Ehepaar? Wie viele Jahre? Ja gut, wir waren schon monogam, natürlich nicht mehr in der Phase, bevor wir geheiratet haben. Wir haben eben dann auch gewisse Neugier entwickelt, wie das ja in diesen 70er Jahren dann auch üblich war und vor allem, wenn man relativ offen ist. Achso, ganz... Eine Geschichte erzählen, ich war bei der Bundeswehr. Ja. Und dann hatte ich einen Kontakt zu einem Bundeswehrkollegen, der mich mit nach Hause genommen hat und dessen Frau, die war so in dem Striptease-Milieu aktiv. Und dann habe ich mal eine Nacht bei denen verbracht und bin dann am nächsten Tag zu meiner damaligen Freundin. Die ein bisschen krank war. Und dann habe ich dir eine Geschichte erzählt, dass ich mit der anderen Frau was angefangen habe. Dass ich mit der geschlafen hätte. Aber das ist aber ungewöhnlich. Dass das aber gar nicht gestimmt hat. Ach, das hat nicht gestimmt. So. Aber meine Freundin, meine jetzige Frau, meine damalige Freundin, die hat ganz cool reagiert, ist so mit mir spazieren gegangen und hat gesagt, ja, ja, das habe ich mir schon gedacht. Kannst du dir meine Reaktion vorstellen? Ich war so geschockt. Ich habe gesagt, wenn ein Mädchen so reagiert, die kann dich ja gar nicht lieb haben. Ja. Aber es ist wirklich so. Ich erzähle das einfach, weil sie wirklich nicht eifersüchtig ist auf sexuelle Kontakte. Aber das heißt, ich ihr nichts wegnehme, sagt sie, ist mir das egal. Aber das heißt im Klartext, bevor ihr geheiratet habt, hattest du natürlich keine anderen Frauen. Bevor, ja, so richtig geschlafen mit einer anderen Frau habe ich, glaube ich, nicht, nein. Ah, aber es gab da, das ist schon auch ungewöhnlich. Und so, also die Ehe fing quasi schon relativ offen an. Die fing offen an. Und meine Frau zum Beispiel hat mich mal einmal gebeten, ihren freien Abend zu besorgen, dass sie also mit einem anderen Mann mal schlafen konnte aus ihrer Firma. Und das hat mich also ziemlich getroffen damals. Ich habe gesagt, du, das tut mir leid, du kannst dir doch mal vorstellen, dass ich hier abends im Bett sitze und mir vorstelle, wie du mit dem anderen Mann da rummachst. Ja. Und ich soll hier sitzen und auf dich warten. Sie hat gesagt, du, hör mal, aber wenn ich das nicht mache, dann wird mir das ewig wehtun und leidtun. Das ist ein Arbeitskollege von ihr gewesen, da war eine Betriebsfeier. Und das war auch am Anfang eurer Ehe? Das war in unserer Ehe, in der Anfangszeit. In der Anfangszeit, ja. Und ich habe es also nicht ausgehalten, weil ich war halt eben, wenn du so willst, normal veranlagt. Also ich habe da schon meine Probleme mit gehabt. Ich habe fürchterlich gejammert an dem Abend, habe gesagt, tu es bitte nicht. Sie hat mir dann versprochen, okay, wenn das so ist, wenn du so darunter leidest. Ja. Und dann kam sie dann auch nachts wieder und hat auch gesagt, nein, ist nichts passiert. So. Ja, und als ich dann zum ersten Mal in Thailand war und kam zurück, und habe dann gesagt, ich hätte mich da unheimlich verliebt in eine Thailänderin da unten. Da sagt sie, ja, und ich habe damals auch. Und sie hatte doch. So, das ist ja nur wirklich interessant. Also fast 30 Jahre jetzt verheiratet. Ja. Schon ganz zu Beginn der Ehe fing es an, dass ihr euch die Freiheit gelassen habt. Ja, wir sind zusammen, wir haben probiert. Wir sind auch schon mal in so einem Pärchenclub gewesen, haben geguckt, zwingermäßig. Wir haben auch mal so privat, du kennst das ja, Happy Weekend, hast du schon mal gehört. Ja, ja. Das haben wir da mal probiert und geguckt. Ja. Ja, wir waren neugierig, wir haben probiert. Bernd, hast du denn parallel, jetzt reden wir mal über die jetzt aktuelle Zeit im Moment, hast du irgendwelche Freundinnen nebenher? Ja, ich habe eine Tochter sogar, eine thailändische. Das heißt also, mein Leben hat sich dann auf zwei Ebenen jetzt abgespielt. Aha. In Thailand bin ich Mr. Ben und bin da ganz locker drauf. In Deutschland mache ich gar nichts mehr, da rühre ich keine Frau an, weil das nur zu Komplikationen führt. Aber in Thailand, ich habe schon mehrere Male, eine Thailänderin hier bei mir zu Hause gehabt. Obwohl deine Frau auch da war? Die war dabei. Die war dabei. War die auch beim Sex dabei? Selten. Das ist eigentlich nicht das. Also sie ist weder bi-veranlagt, noch ist sie so, dass sie jetzt gerne zuguckt. Sie hat mich schon mal gefilmt, ja? Oder mal Fotos gemacht. Dennoch ist das ja völlig verrückt. Geil, ne? Ja. Da kommt eine Thailänderin zu dir, die dich besucht, in eure Wohnung. 3 Monate lang, ja. Und ihr schlaft zusammen dann in einem Bett, du und Nein, meine Frau ist ausgezogen dann. Ach so, die ist ausgezogen. Ach so, ich habe auch in der Zeit dann mit meiner Frau nichts angefangen. Ich bin da, wenn du so willst, dann wiederum monogam, bin nur umgeschwenkt. Ich muss vielleicht ein bisschen kurz ausholen. Meine Frau ist sehr, sehr klein, 1,46. Ja. Ja. Und hat damals wegen Untergewicht eine Hormonbehandlung bekommen und hat dann unheimlich zugelegt. Das heißt, sie ist also dem Idealbild, wenn du so willst, davon galoppiert. Ja. Und das ist, sagen wir mal so, ich habe damals als junger Mann gesagt, weißt du, wenn du über 50 Kilo wiegst, dann ist Feierabend. Und jetzt wiegt sie mittlerweile 68 und ich bin immer noch mit ihr zusammen. Aber mir fehlt halt ein bisschen was. Ja, ist sie eigentlich bei dir in der Nähe? Ja, die ist da. Die ist da, kann ich sie auch mal kurz haben? Natürlich. Das ist schön. Klein Moment. Wie heißt sie denn? Lisa. Lisa. Hallo Jürgen. Hallo Lisa. Das ist eine tolle Geschichte, was ihr da zu erzählen habt. Ja. Und du warst wirklich in all diesen Jahren, wenn dein Ehemann Bernd, mit dem du jetzt fast 30 Jahre zusammen warst, wenn der mit anderen Frauen rumgemacht hast, nicht eifersüchtig? Nein. Ach, wie kommt das? Das kann man gar nicht verstehen. Doch, also ich sehe das etwas anders. Ich bin auf die Sexualität überhaupt nicht eifersüchtig. Ja. Und für mich ist wichtig, wir haben also wirklich eine gute Beziehung, das versteht keiner, aber sie hält jetzt eben schon seit über 30 Jahren. Ja, ja. Und, aber hattest du denn nicht, den Standpunkt kann man ja vielleicht noch verstehen, aber man hat doch dann immer Angst, na, vielleicht wird er noch mehr draus, wenn der mit der anderen guten Sex hat, vielleicht verliebt er sich auch. Hattest du diese Angst nicht? Diese Angst, die habe ich eigentlich erst das erste Mal verspürt vor 2 Jahren. Aha. Aber vorher überhaupt nie. Aber ich hoffe, dass alles gut gegangen ist. Ja, es ist alles gut gegangen. Kannst du sagen, wie viele Frauen, hätte ich ihn gerade auch fragen können, aber du wirst es ja auch wissen, wie viele Frauen er in diesen 30 Ehejahren neben dir auch noch hatte? Ja, so genau kann ich das nicht sagen. Eine Zahl ungefähr? 20, 30. Mann, Mann, Mann. Aber ihr habt das Ganze spielt sich absolut nur im Urlaub ab. Mhm. In Thailand oder aber wenn wir dann mal ein Mädchen hier gehabt haben. Ja. So, aber jetzt zu dir. Wie viele Männer hast du noch neben ihm? 6, 7. Also ja. ein bisschen gebremster. Bisschen gebremster, ja. Und war er dann hinterher auch locker? Ist er locker damit umgegangen? Bis auf den letzten ist er sehr locker damit umgegangen. Aha. Aber da habe ich also was erlebt, was ich eigentlich gedacht habe, das gibt es nicht mehr. Ich habe mich mit 46 ja. total verliebt. Naja, nun gut, das kann es ja geben. Ja. Ja. Ja, siehst du, da ist es dann... Also da ist dann unsere Ehe fast dran gescheitert, ja. Weil ich versucht habe, dann also auszubrechen. Ah ja. Und bin dann auch 8 Wochen alleine weg gewesen. Ja. Und habe dann aber festgestellt, dass das Leben, so wie ich es mir vielleicht vorgestellt habe, mit diesem Mann also nicht so wird. Nicht so gut wird wie mit Bernd. Genau. Mhm. Und dann bist du wieder zurück und es hat wieder geklappt. Ihr habt ja, euch wieder das dann war dann eine etwas schwierige Zeit. Glaube ich, ja, ja. Um uns wieder richtig zusammenzuraufen. Ja. Aber das letzte Jahr oder dieses Jahr jetzt, dieses 2002, da war also wirklich eine absolut super Beziehung wieder bei uns. Sensationell. Ich bin ganz begeistert, dass das so funktioniert. Habt ihr auch Kinder? Nein, haben wir nicht. Ich habe keine Kinder. Dann wäre es vielleicht noch dann wäre es komplizierter vielleicht noch. Wahrscheinlich. Ne? Könnte ich mir vorstellen. Ja. Würdest du denn sagen, dass diese Beziehung zu deinem Mann, zu deinem Ehemann Bernd, letztendlich trotz aller Erschütterungen und trotz aller Unkonventionalität eine ganz große Liebesbeziehung ist? Ja, klar. Ja, ne? Sonst, wir haben ja, wie gesagt, beide sehr viele Möglichkeiten gehabt, die Ehe zu beenden. Mhm. Und haben wir ja nie gemacht. Ich glaube, das Erfolgsrezept bei euch ist, sage ich mal so von außen, nachdem ich mir das angehört habe, dass ihr euch das immer so offen erzählt habt. Ja, genau. Ja? Es gibt absolut gar keine Geheimnisse. Ja. Es kann also nicht irgendjemand zu mir kommen und sagen, hier, ich weiß da was von deinem Mann oder so. Das weiß ich also immer schon vorher. Du sagst, bei euch hat das mit den Kindern nicht geklappt. Nun hat er aber eine Tochter in Thailand. Ja. Hat dir das nicht wehgetan? Das war schlimm damals, ja. Das ist richtig. Mhm. Und wie alt ist die Tochter? Die Tochter ist 11 und die war vor kurzem bei uns zu Besuch. Das wollte ich gerade fragen. Du hast sie schon gesehen? Ich kenne die, ja. Und ich kenne die von klein auf an. Kannst du denn so ganz entspannt mit ihr umgehen? Ja, auf jeden Fall. Das schon. Das ist kein Problem. Verrückt, ich bin ganz beeindruckt von euch. Ja. Aber ihr beide habt immer wieder dann auch und bis heute auch Sex miteinander. Ja, auf jeden Fall. Ja, und das ist dann... Und das ist was ich den Mann, wo ich mich so verknallt habe, der war also, das passt auf deinen ersten Kandidaten zu, nur im umgekehrten Fall, der war 16 Jahre jünger als ich. Ja. Und ich muss also sagen, der Sex mit, wo man immer, es war ein Supermann, ja. tolle Figur, aber der Sex ist mit meinem Mann besser. Mit deinem Mann? Ja. Ja, vielleicht war der zu jung. Der hatte nicht genug Erfahrung. Das hat ja, doch, ich meine, der hat schon Erfahrung, der, also ganz bestimmt nicht. Also da kann es nicht dran gelegen haben, aber man konnte sich nicht so fallen lassen, ja. also die Intensität. Ja. Die ist also bei uns im Bett, ist die viel besser. Also ich wünsche euch, dass ihr noch viele Jahrzehnte miteinander gut so leben werdet können. Du grüßt den Bernd nochmal herzlich von mir. Na recht. Und wünsche euch von Herzen wirklich alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Lisa. Tschüss. Nochmal die Telefonnummer 0800 5678 111. Thema heute Nacht hier bei uns bei Domian, bei 1 auf Domian. Unkonventionelle Liebesbeziehungen. Von einer solchen wird uns jetzt auch Pia erzählen. Und Pia ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Jürgen. Hallo Pia. Wir haben schon mal miteinander telefoniert. Haben wir? Ja, ungefähr vor 6, 7 Wochen. Sag mal Stichwort. Und, ja, ich hatte mich vor im April diesen Jahres ganz, ganz heftig verliebt. Ja. Und an dem Tag, wo ich dich angerufen habe, hat er mir seine Liebe gestanden und ist nach Wien gezogen. Ja, ich erinnere mich. Und du warst ganz verzweifelt jetzt. Und du wohnst in Berlin. Genau. So war es, genau. Genau. Und du hast gesagt, ah, es ist so weit weg. Ja. Berlin und Wien, wie soll das bloß alles gehen? Genau das. Und ich habe dir Mut zugesprochen und habe dir gesagt, Mensch, das ist ja nicht New York. Und es gibt Flieger, es gibt sicher Billigflieger von Berlin nach Wien. Und ja. Ihr beiden Tuchteltauben werdet das irgendwie schon hinkriegen. Genau. Und wir, also ich, also ja, wir haben es hinbekommen. Nämlich wie? Also erstens sind wir zusammen. Ja, Gratulation. Ja, danke. Und ja, also die erste Woche danach ging es mir richtig schlecht. Und ja. Ich bin dann auch wieder zur Arbeit gegangen, obwohl mein Chef ja gesagt hat, hier, du hast Pause und überhaupt. Und du hast ja einen festen Job in Berlin, ne? So war es. Ja, ja, genau. Ja. Mhm. Und war halt zu der Zeit beurlaubt, weil ich 4 Jahre durchgearbeitet habe. Und naja, bin halt aus lauter Verzweiflung halt wieder arbeiten gegangen. Und dann hat mein Chef sich mit mir ans Internet gesetzt und hat mir einen Job in Wien besorgt. Ach. Und ich habe gestern die Zusage bekommen. Nein, das ist ja toll. Und am 1. Dezember geht's los. Das heißt, du ziehst von Berlin nach Wien? Ja, also für ein Jahr erst. Ja. Also das ist befristet und ja. Also unkonventionell insofern, dass doch sehr schnell hier Fakten geschaffen worden sind und du sagst, ich muss dahin. Ich halte das nicht aus, so viel Kilometer, wie viel sind das, 1000 Kilometer oder so? Ich habe keine Ahnung. Ja, knapp 900. Ja, sowas. Ja. Ich muss ihm ganz nahe sein. Ja, also es ging ihm genauso. Also ich sag dir jetzt lieber nicht, was ich für eine Telefonrechnung hatte. Doch, sag's mir, wie hoch war die? Immens, ja, so 500 Euro. Ey, also wir haben täglich 3-4 Stunden miteinander telefoniert, die ganze Zeit noch E-Mails geschrieben, SMS geschrieben und so. Was machst du denn jetzt in Wien? Was ist das für ein Job, den du da bekommst? Darf ich Werbung machen oder nicht? Ja, also, ist egal, kannst du sagen. Also ich arbeite bei Lufthansa hier in Berlin und ich werde dann halt eine Abteilung da übernehmen. Na, also wenn du sogar bei Lufthansa arbeitest, dann hättest du doch wahrscheinlich super billig immer fliegen können nach Wien. Ja, das habe ich auch in der Zeit gemacht. Also ich war jetzt eigentlich jedes Wochenende da, außer jetzt ein Wochenende, da war er hier. Ja. Und aber dennoch wolltet ihr euch ganz nahe sein. Ja, also wir haben das absolut nicht ausgehalten. Das hat jeder hier gemerkt und alle so, hey Pia, jetzt mach was, du kannst hier nicht bleiben und du bist hier noch durch und überhaupt. Das ist eine schöne Rückmeldung. Ja. Wie machst du das jetzt? Gibst du deine Wohnung auf in Berlin? Nein, eine Freundin von mir, die zieht in der Zeit hier ein. Ich habe hier auch noch ziemlich viele Haustiere. Ja. Und die nehme ich halt nicht mit und wir werden ja auch öfters mal, glaube ich, hier in Berlin sein. Seine Familie lebt hier und unsere Freunde sind hier. Und wir hier kriegen eine tolle Ansichtskarte aus Wien. Ja, natürlich. Okay. Natürlich. Ja, Pia, ich freue mich sehr für dich. Ja, danke. Und guten Start dann in Wien. Ja, in danke. Der tollen Stadt Wien, in der ich leider noch nie war, aber ich würde sehr gerne da mal hinkommen. Ja, wird uns freuen. Ja, ich besuche euch dann ganz genau. Pia, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Karen. Ja, hallo. Eine Frau. 27 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Jetzt bin ich ganz aufgeregt. Macht gar nichts, Karen. Heißt du Karin oder Karen? Karin. Mit I? Mhm, genau. Achso, ganz normal, Karin. Also ich muss sagen, die Zeitverzögerung ist sehr arg. Hier, dein Mund bewegt sich noch und du sagst gar nichts mehr. Ja, das kann sein. Ja, das ist immer ein bisschen seltsam, Fernsehen und Telefon. Ja. Aber egal, wir können uns ja so übers Telefon gut unterhalten. Ja. Unkonventionelle Liebesbeziehung. Ja, also ich habe meinen Freund das letzte Mal gesehen am 21.01.1999. Wie bitte? Ja, 4 Jahre. Was ist los mit ihm? Wo ist er? Also ich habe... Oh, Moment. Also in seinem Land war Krieg. Er kommt aus dem Kosovo. Ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen fassen. Ja. Und er ist dann in den Krieg gegangen und hat dort gekämpft, wurde auch verwundet. Ja. Und jetzt hat man halt Probleme mit Behörde und er ist noch verheiratet in Deutschland und... Mhm. Also, und ja, alles drum und dran. Aber er ist in den Krieg gegangen, er hat gekämpft, aber er ist wohl auf, hoffen wir, oder? Ja, also er hatte eine schwere Verletzung am Fuß, war ein ganzes Jahr im Krankenhaus. Ja. Hab dann auch ein ganzes Jahr von ihm gar nichts gehört. Was ja wahrscheinlich furchtbar war, ne? Ja. Mhm. Und aber ich verliere total die Fassung. Ja, da hat sich wahrscheinlich sehr viel aufgestaut, ne? An Sehnsucht und Traurigkeit und... Erzähl einfach noch ein bisschen. Ja, ihr sagst am 21.01.99 das letzte Mal gesehen. Was macht er denn im Moment? Wie geht's ihm? Also im Moment, er war ja damals bei der UJK und im Moment arbeitet er bei TMK, das ist also jetzt die Polizei von Kosovo, Polizei und Soldaten, also so zusammen. Mhm. Und das macht er halt als Beruf und dann hat er halt auch so noch viel Arbeit zu tun. Also er hat einen Job und es geht ihm auch gesundheitlich gut. Ja. Das heißt, ihr beide telefoniert miteinander? ja, soweit es halt möglich ist. Also er hat auch viel Nachtschicht und dann muss halt nebenher noch, ich meine, da ist ja jetzt alles immer noch nicht in Ordnung, ja. Was die ganzen Häuser betrifft und so weiter, muss ja alles aufgebaut werden und so. Aber Karin, jetzt kommt natürlich mir gleich die Frage, warum seht ihr euch nicht? Warum besuchst du ihn nicht mal? Warum kommt er nicht mal hierher? Weil ich ihm 10.000 Mark geliehen habe, bevor er in Kosovo gegangen ist, weil er ja auch dementsprechend, ich sag jetzt mal, vielleicht Ausrüstung gebraucht hat. Ich habe eigentlich gar nicht großartig gefragt, warum. Und ja, gut, du hast ihm 10.000 Mark damals gegeben. Ja, und die muss ja auch irgendwie wieder an die Bank zurück. Das heißt, du hast kein Geld, um runterzufahren? Nee. Oder das ist die Antwort, wobei, warum? Wobei sich das jetzt heute geändert hat. Ich habe heute ein Gerichtsverfahren gegen meinen Ex-Freund, da waren noch fast 10.000 Mark ausgestanden. Und die hast das habe ich heute gewonnen und dementsprechend werde ich nächstes Jahr im Frühjahr runterfliegen. Also, es liegt wirklich am Geld, warum ihr euch jetzt in der letzten Zeit, nachdem Frieden dort unten ist, ihr euch nicht gesehen habt. Das Problem, was dann auch noch dazu kommt, er ist noch verheiratet hier in Deutschland, allerdings nicht mit mir, was das Problem natürlich ist, und hatte eine Schlägerei, bevor er noch runtergegangen ist, schon allein wegen der nervlichen Hintergründe, weil er gewusst hat, dass er runtergeht in Kosovo. Und Moment mal, wie verstehe ich das nicht? Er hat eine Schlägerei? Ja, der war halt nervlich sehr angespannt und alles, der kleinste Pieps, was halt irgendjemand anders zu ihm gesagt hat, hat halt irgendwie gleich gut, aber das tut er. Ja, aber auf jeden Fall hat er halt eine Strafe noch bekommen und zur Bewährung und hätte halt Arbeitsstunden ableisten müssen und dementsprechend ist das jetzt verfallen. Ich habe dann auch letztes Jahr... Achso, hat er, ich muss mal unterbrechen, entschuldige, hat er deshalb auch Angst, vielleicht zurückzukommen? Weil Nee. Das nicht? Er war eigentlich der Meinung, dass er 4 Wochen darunter geht, aber ich meine, das kennt man ja aus Funk und Fernsehen, dass diese ganze Situation da unten so eskaliert ist, dass noch nicht mal die NATO sofort Einhalt bieten konnte. Und warum hat er denn 10.000 Mark mit darunter genommen? Einfach um die Familie wahrscheinlich, weil man weiß ja, nach dem Krieg ist das alles ist knapp und die ganze andere Versorgung ist knapp. Aber du hast es ihm auch einfach so gegeben, weil er brauchte es und du hast nicht weiter nachgefragt. Nee. Wo hast du ihn überhaupt kennengelernt? Also hier bei uns in einem Café, allerdings habe ich den, wir waren nur 4 Monate richtig zusammen, also er war 4 Monate mein Freund, bevor er gegangen ist, aber ich habe ihn kennengelernt, das war ungefähr Februar 98. Und du sagst, er ist hier noch verheiratet? Ja. Mit einer deutschen Frau? Ja. Wie ist das? Wie funktioniert das noch? Sind die noch irgendwie also in Kontakt? Also die Scheidung ist jetzt eingereicht. Ich habe also, wie gesagt, letztes Jahr im September einen Rechtsanwalt mit beauftragt. Das kostet natürlich auch immer alles wieder Geld. Ja. Deswegen konnte ich dann auch nicht fliegen. Mhm. Das hätte ich mir allerdings sparen können, weil der Rechtsanwalt, der hat bis vor einem Monat überhaupt nichts gemacht. Und habe jetzt den Rechtsanwalt gewechselt und jetzt fängt es endlich mal an, das alles ins Rollen zu kommen. Also wichtig ist ja dann für mich jetzt die Information, dass da die Scheidung geplant ist oder eingereicht wird. Und du bist auch ganz sicher, dass ihr dann füreinander bestimmt seid und dass er dich auch will. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Wie oft telefoniert ihr miteinander? Also wenn es möglich ist, wenn er zu Hause ist, 2-mal die Woche. Ja, stelle ich mir ganz schwierig vor. Wenn man sich weil man auch nicht immer durchkommt, das ist ja das Problem. Ja, das meine ich gar nicht mal. Ich meine, wenn man 4 Jahre sich nicht gesehen hat und dann immer nur am Telefon, das ist doch sehr schwierig. Ja, geht eigentlich. Ja, aber du fängst ja sogar an zu weinen. Das geht dir ja auch sehr an die Nerven. Ist ja auch verständlich, ging ja jedem an die Nerven. So, wenn jetzt alles richtig gut läuft, was meinst du, wann ihr euch frühestens sehen werdet können? Also jetzt im Winter werde ich nicht fliegen, weil bei denen unten, also das ist auch so eine Ortschaft, wo halt ziemlich abgelegen ist. Aber er muss ja auch dann Urlaub bekommen. Das ist ja auch noch so ein Ding, ich möchte nicht da runterfliegen und er ist dann 2 Wochen am Arbeiten und ich habe nichts von ihm. Also im Frühjahr irgendwann? Oder im Frühjahr, ja. Sagt er denn am Telefon auch, dass er mit dir sein will, mit dir zusammen sein will? Ja, also da habe ich schon lang mit ihm drüber, also geredet und so weiter. Und also er sagt auch, dass er mich liebt. Und ich meine, durch vergangene Beziehungen, die halt nicht so optimal gelaufen ist, wird man da sowieso immer ein bisschen hellhörig. Dann hört man viel in Funk und Fernsehen, wie das denn da sonst immer abläuft. Ja. Wenn so ein Ausländer, sage ich mal, sich irgendwie was erschleichen will, sei es ein Aufenthalt oder sonst irgendwas. Und da bin ich also ziemlich hellhörig. Aber du bist sicher und bist optimistisch, dass das bei ihm nicht so ist und du glaubst ihm auch alles. Ja. Ja. Also Karin, dann wünsche ich dir aber wirklich von Herzen, dass diese 4 Jahre nun bald zu Ende sein mögen. Ja. Und dass ihr beide zusammenfindet. Wie ist denn die Planung? Wird er irgendwann wieder ganz nach Deutschland kommen wollen oder gehst du, da möchtest du gerne runter? Er kommt ganz nach Deutschland. Ah ja, und wollt ihr dann hier gemeinsam euch was aufbauen? Bloß muss das jetzt halt alles geregelt sein. Ja. Bloß durch den Rechtsanwalt, der jetzt ein ganzes Jahr wieder verstreichen hat lassen, sage ich mal. Ja. Das war ein unnützes Jahr. Ja. Das wäre vielleicht alles schneller gegangen. Na gut, aber wichtig ist ja, dass er lebt. Er war ja immer in einem Krieg und das hätte ja alles ganz schlimm enden können. Und er das hat ja war auch eine ganz seltsame Situation, wo der sich nach einem Jahr plötzlich gemeldet hat. Ich habe da gar nicht gewusst, dass er in den Krieg gegangen ist. Ach, das hat er dir gar nicht gesagt vorher? Nee, aus Rücksicht auf meine auf meinen gesundheitlichen Zustand hat er zu mir gesagt, ja, er geht jetzt 4 Wochen jemand besuchen. Er wollte auch nach 4 Wochen wieder da sein. Mhm. Und dann ein Jahr nichts gehört. Und dann ein Jahr gar nichts. Mein Gott. Also ich glaube schon, dass du da eine ganze Menge mitgemacht hast und dass die Nerven auch blank liegen. Ich denke mal, ein Krieg ist auch kein Zuckerschlecker. Natürlich nicht. Also, ich wünsche euch beiden wirklich toi toi toi. Ja. Und dass das lange Warten dann auch wirklich zu einem schönen Ziel führt, dass ihr nämlich glücklich werdet, ihr beiden. Vielen Dank. Alles Liebe, Karin. Entschuldigung, dass ich weine. Das mache ich. Das ist sehr verständlich, wenn man das Schicksal sich anschaut. Alles Gute. Ja, okay. Vielen Tschüss. Dank. Tschüss. Oliver, 26 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, grüß dich, Domian. Ja, hallo Oliver. Ja, unkonventionelle Liebesbeziehung, davon erzählst du uns jetzt auch, oder? Ja, genau. Also ich habe, so ein Verhältnis, Affäre mit einer Freundin von meiner Mutter. Mit der Freundin von der Mutter? Ja, genau. Wie alt ist die Freundin von der Mutter? Die ist 45. 45? Also auch ein großer Altersunterschied? Ja, so ein bisschen ist es schon. Ja, gut. Und ein bisschen pikant, dass die Freundin von der Mutter ist. Ja, also ich finde, meine Mutter sollte das gar nicht rauskriegen, weil ich glaube, dann würde ich eine mal ankriegen, glaube ich. Das wollte ich jetzt gerade fragen. Ist das ganz geheim, die Beziehung? Ja, im Moment schon, klar. Wie lange läuft das schon? Ungefähr seit 2,5 Monaten. 2,5 Monate? Das ging auf dem Geburtstag von meiner Mutter los. Also ich sag mal, ich kenne sie ja schon länger. Ja. Seitdem ich ungefähr so 13, 14 bin. Ja. Und wir haben immer schon ein bisschen miteinander geflirtet, sowas. Das war halt mehr so Spaß. Ja. Und jetzt auf dem Geburtstag war das so, und da hat sie bei meinen Eltern gepennt. Mhm. Ich auch. Mhm. Hatten beide was getrunken und dann kam das irgendwie so zustande. Wer hat denn da wen zuerst massiv angebaggert? Ja, ich denke mal, dass sie mich mehr da so aufgerissen hat, wie sagt man so schön. Aber das stelle ich mir schon auch schwierig vor. Das ist ein großer Tabubruch in dem Moment, wenn man so eine Frau sehr lange kennt, die gehört ja quasi mit zur Familie. Und wenn man sich dann auf sowas einlässt und so eine Grenze überschreitet. Ja, ich sag mal, ich glaube, ich hatte da auch ziemliche Lust auf Sex, kann man so sagen. Ja. Ich habe das einfach mit mir mal machen lassen. Und da waren dir die Grenzen völlig egal? Auf jeden Fall. Wahrscheinlich hast du was getrunken gehabt? Ihr beide was getrunken? Ja, klar. Hat sie denn einen Mann, einen Freund? Oder ist sie so? Sie ist geschieden. Sie ist geschieden. Ja, ich denke mal, wenn sie einen Mann gehabt hätte, wird das wahrscheinlich nicht gemacht. Sagst du. Ich habe ja schon Sachen gehört, sag ich dir. Ja, okay, also. Also, so ja, ich meine, ich hätte es dann wahrscheinlich auch gemacht. Also, ich sag mal so. Seid ihr jetzt ein Liebespaar? Das heißt Liebespaar. Ja, also ich sag mal, wir treffen uns ein paar Mal. Ja. Ich sag mal so 1, 2, 3 Mal in der Woche. Wohnt ihr in einer Ort oder einer Region? Sie wohnt ein bisschen weiter entfernt von mir. Ja, also nicht weit weg. Nicht weit weg, also. Ist es jetzt nur so eine reine Sex-Treffgeschichte? Oder ist das schon, sind da mehr Gefühle im Spiel? Also ich sag mal, ich kann das jetzt von mir nicht genau definieren, ob da mehr Gefühle im Spiel sind, aber auf Sex läuft es meistens hinaus, wenn wir uns treffen. Also für mich ist das jetzt, ich sag mal, mehr so ein Sex-Ding als für sie. Oh, da sind natürlich die Probleme schon vorprogrammiert, ne? Wenn sie es anfängt, sich in dich zu verlieben, richtig? Und du denn nur den Sex so siehst? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt sich in mich verlieben wird. Ich glaube, für sie ist das auch mehr so der Spaß vielleicht an Jüngeren. Hoffen wir das mal. Ja gut, ich lasse das jetzt erstmal so laufen. Ich finde das ganz interessant. Bist du denn Single oder hast du eine Freundin noch nebenher? Ich bin Single. Du bist Single, da bin ich ja beruhigt. Ja, ich auch. Ja, am Anfang, der Kevin, ich weiß nicht, ob du mitgehört hast. Den habe ich nicht ganz mitgehört. Ja, der hatte eine Freundin, also Kevin ist 20 Jahre alt und die Freundin ist 38 Jahre alt, also auch ein Altersunterschied. Und der sagte, ihn würde so besonders reizen auch der Sex, weil die Frau halt so erfahren ist und sehr viele Dinge kann und weiß und so. Ist das in eurem Fall ganz genauso? Ja, ich sag mal doch, einiges da habe ich auch schon Augen gemacht, was so drauf hatte, kann man so sagen. Also sie ist 45, sagen wir es nochmal, und du bist 26. Genau. Ohne jetzt großen oder in die feinen Details zu gehen, was hat sie dir dann beigebracht oder was hat sie mit dir gemacht, was du so noch nicht kanntest? Ich sag mal, sie ist ziemlich wild. Mhm. Und das hat mich da ziemlich fasziniert. So hast du es bei jüngeren Frauen noch nicht erlebt? Doch, aber sie geht da ganz anders mit der Sache um. Ja. Finde ich. Also, ja. Wenn man jetzt eine Frau hat, die Freundin hat, die 24, 25 ist. Also da merkt man schon, dass die Frau schon mit vielen Männern Erfahrung gesammelt hat. Ne? Ja gut, ich habe das noch nicht drauf angesprochen, aber man merkt das schon. Ja. Jetzt hast du Angst, dass die Mama das rauskriegt? Ja, also es ist ja schon sehr komisch, wenn ich dann zu meinen Eltern fahre, ne, und die sitzt dann auch da. Dann spielt ihr beide so gute Bekanntschaft? Ja, genau. Und ich mache dann auch mal eine Witze so halt, ne, ja? Aber jetzt nicht drauf, dass wir jetzt was haben zusammen. Ich glaube, auf solche Gedanken würden meine Eltern oder meine Mutter gar nicht kommen. Sowas kann ja in einem gewissen Rahmen auch Spaß machen, ne? Ja, also die ersten zweimal fand ich es dann also sehr schwierig, kann man so sagen. Ja. Aber danach hat es dann auch irgendwie richtig Spaß gemacht, so. Was meinst du denn, wie deine Mutter reagieren würde, wenn sie es erfahren würde? Ich habe keine Ahnung, ich glaube, die wird erstmal ausrasten. Wir wollen hoffen, dass die Mama heute nicht zuhört hier. Nee, die hört nicht zu, ich glaube, die steht. Ja, manchmal dann passieren manchmal Sachen, die man gar nicht so geahnt hat. Trefft ihr euch immer bei dir? Wir treffen uns bei mir. Bei dir? Mhm. Ja, ich wohne in der WG so und meine beiden Mitbewohner, die sind auch eigentlich ziemlich cool drauf. Was sagen die? Die sind vermutlich mal in deinem Alter ungefähr? Ja, einer ist 30 und der andere ist, ich glaube, 24. Achso, was sagen die, dass du doch nur mit einer wesentlich älteren Frau da angebandelt hast? Die finden das ganz locker. Die finden das locker. Die wissen das jetzt auch gar nicht, dass das eine Freundin von meiner Mutter ist. Achso. Also das ist ganz lustig. Wir sitzen ja auch meistens ab und zu mal zusammen in der Küche. Ja. Sind die auch dabei, wenn wir was zu essen machen oder so. Ja. Also sie denken, das ist jetzt eine Bekannte von mir, das ist so eine Phase, die ich vielleicht durchmache, so ich stehe auf ältere Frauen. Ja. Ist das auch eine erste Erfahrung für dich, dass du mit einer so viel älteren Frau was hast? Oder? Ja, also ich hatte mal eine Zeit lang was mit einer, die war 33, aber das war auch eine kurze Zeit. Das geht ja noch, das ist ja noch nicht so weit weg von deinem Alter. Ich meine, die sieht für ihr Alter auch wahnsinnig attraktiv aus. So. Ja, sagen natürlich immer die Leute, die Ältere zu Freunden und Freundinnen, aber sie sehen viel jünger aus und ist auch ganz jung drauf. Die Frau macht sehr viel Sport, das sieht man ihr auch an, das ist schon Wahnsinn. Macht ihr auch was oder geht es nur mal in die Kiste? Geht ihr schon ins Kino? Oder? Nein, wir gehen auch ab und zu mal raus, trinken und so. Aber wobei das dann ja schon geheikel ist, ne? Man könnte ja gesehen werden. Ja gut, ich sag mal, wenn man was trinken geht oder mal ins Kino geht, dann kann ich ja immer noch sagen, das ist eine Freundin von meiner Mutter und die ist gerade zu Besuch da und ich hab's jetzt einfach mal hab's einfach mitgenommen. So. Ja, also ich mag, die ganze Sache macht dir doch sehr viel Spaß, ne? Oh doch, ja. Ja. Gut, dann wünsche ich noch weiterhin viel Spaß. Und hoffe, dass es nicht auffliegt, wenn es dann einfacher denn für euch ist. Ja, Grüße an dein Team noch und... Danke, Oliver. Ja, gut. Tschüss. Ciao. Simone, 24 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, morgen. Hallo, Simone. Ja. Du hast auch eine unkonventionelle Liebesbeziehung. Ja, wir hatten auch schon nach der Sommerpause drüber gesprochen. Wir beide? Ja. Aha. Na, erzähl's nochmal. Ich weiß jetzt im Moment nicht, um was es geht. Also ich habe eine Liebesbeziehung zu einer 15 Jahre älteren Frau, die ist verheiratet. Und hatte zu dem damaligen Zeitpunkt auch schon noch einen Freund gehabt und ich hatte angerufen, weil ich eine Sinnkrise hatte. Also weil ich jetzt nicht wusste, in welche sexuelle Schublade ich mich jetzt stecken sollte. Ja. Wie ist denn der aktuelle Stand? Hast du deinen Freund auch noch? Ja, ja. Du hast den Freund und du hast eine 15 Jahre ältere Freundin. Genau, die auch verheiratet ist. Und wir rollen das nochmal ein bisschen auf für die Leute, die natürlich damals nicht dabei waren. Und du hast mit beiden Sex, gehst mit beiden ins Bett? Ja, gehört dazu zu einer Liebesbeziehung, glaube ich. Also von daher. Nein, nicht unbedingt. Ne? Es gibt ja auch Liebesbeziehungen ohne Sex. Also okay, aber für mich gehört es schon dazu. Gut. Wer weiß jetzt von wem? Alle wissen voneinander. Alle wissen voneinander. Die ältere Freundin weiß von deinem Freund und der Freund weiß von der älteren Freundin. Mhm. Wie wohnst du? Mit wem? Oder wohnst du mit jemandem zusammen? Ich wohne alleine. Du wohnst alleine. Wie kriegst du denn das so auf die Reihe mit den beiden? Also anfangs war es ja ziemlich schwierig, weil mein Freund dachte, dass sie nur platonisch sind. Und auf jeden Fall, ihr Mann weiß ja davon und sie wusste natürlich auch von meinem Freund. Mhm. Und du hattest mir damals geraten, ich sollte meinem Freund davon erzählen. Mhm. Und ich habe das vor wenigen Wochen gemacht und es ist okay. Mhm. Er fiel nicht aus allen Wolken? Nicht direkt, nein. Ja. Wie lange lief das jetzt schon mit der Frau vorher, mit der älteren Frau? Das hat ja im Juli angefangen und ich habe mir das gesagt, ich glaube, das war im Oktober, Anfang letzten Monats. Ja, wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? 4 Jahre. 4 Jahre, das ist ja eine lange Zeit. Ne? Mhm. Aber erzähl doch mal, wie war denn seine Reaktion, als du gesagt hast, hier, ich habe noch ein Verhältnis zu einer 15 Jahre älteren Frau? Mein Freund wusste ja immer von meiner Neigung. Mhm. Und in dem Sinne war das schon okay für ihn, weil er wusste, er kann mir nichts geben, was mir diese Frau geben kann. Aber du hattest doch in diesen 4 Jahren diese Neigung nicht ausgelebt, ne? Nee. Mhm. Ja gut, insofern ist es ja doch was Besonderes dann für ihn gewesen. Mhm. Er war nicht eifersüchtig? Nein. Er war nicht gekränkt, verletzt? Also am Sonntag, wir hatten, vorher überhaupt nicht, und dann hatten meine Freundin und ich am Sonntag ein Experiment gestartet. Mhm. Das war halt, dass unsere Männer zuschauen, wenn wir beide Sex haben. Jetzt nicht mitmachen, sondern nur wir beide hätten Sex und die gucken dann zu. Mein Freund hat gedacht, er wird damit fertig, aber er war schon sehr verletzt, wo er gesehen hat, wo auf gut Deutsch gesagt meine Freundin zwischen meinen Beinen war. Moment mal, das ist ja hardcore. Eins an dem anderen, du hast es ihm erzählt. Ja. Das hat er relativ gelassen aufgenommen. Ja. Was mich wundert, ich würde es nicht gelassen aufnehmen, aber nun gut, er hat es gelassen aufgenommen. Mhm. Kurz darauf hast du das schon vorgeschlagen, dass eure beiden Männer zugucken, wenn ihr beiden Mädels Sex habt? Ja, also ihr Mann hat ja schon öfters zugeguckt, also ist jetzt nicht so, als wenn er jetzt darauf geil wäre oder sowas. Nee, aber du hast das relativ bald dann vorgeschlagen, deinem Freund auch. Ich habe es ihm gleichzeitig vorgeschlagen. Gleichzeitig sogar? War das eine Taktik, um ihn vielleicht irgendwie ein bisschen heiß zu machen? Ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Ihr Frauen. Ja, wir Frauen haben Vorsicht hinter den Ohren. Ich sag's dir, und dann hat er hat zugestimmt. Ja. So, und am Samstag hatten wir uns dann sofort getroffen, ja? Und hatten noch zuerst vorher gegessen gehabt und ja, und dann war es in meinem Wohnzimmer ja so, ihr Mann saß in meinem Ledersessel, mein Freund hinten auf dem Stuhl, mhm. Und ja, ihr Mann ist dabei eingeschlafen, weil ja. Er hat das eben öfters gesehen, er war müde, wie auch immer, und ja, mein Freund, er kam damit nicht so gut klar, was er gesehen hatte. Moment, und dann habt ihr beiden Frauen, das müssen wir uns jetzt mal richtig auf der Zunge ja. zergehen lassen und uns das vorstellen, habt ihr beiden Mädels in eurem Wohnzimmer? Ja. In deinem Mund. Knallharten Sex gehabt. Knallharten. Das hast du damals auch ausgedrückt und meine Freundin zieht mich damit immer auf. So, und ja. Dein Freund hat zugeguckt. Ja. Und aber das hat er eigentlich hat er mal weggeguckt, weil es ihn sehr verletzt hat. Er wollte ja. aber nichts sagen, damit ich meinen Spaß noch habe. Ja. Und der andere, ich meine, das ist eine sehr bizarre Situation. Und der andere Mann ist eingeschlafen. Ja. So richtig mit bis zum schönen Ende eingeschlafen? Ja. Verrückt. So, aber der Spaß hört in dem Moment auf, wo es deinen Freund verletzt hat. Richtig. Also, wie habt ihr das denn hinterher dann wieder so aufgearbeitet? Normalerweise, wenn meine Freundin und ich Sex haben, ist das sehr zärtlich oder eben auch sehr leidenschaftlich, mhm. wie auch immer. Wo wir gesehen haben, dass mein Freund darauf nicht so gut reagiert hat, haben mhm. wir das so, also eher meine Freundin, mehr spielerisch gemacht. Wir haben mhm. die Zärtlichkeiten eher weggelassen, diese Küsserei zwischendurch. Mhm. Da ging es sich einfach nur im Akt und dann hat man dabei rumgealbert und sowas, damit mein Freund das nicht so stark dann auffassen kann. Gut, aber das Ding, die ganze Sache war irgendwann vorbei und du hast mhm. gemerkt, ihm hat das nicht gefallen, er verletzt. Wie seid ihr beiden, du und dein Freund, dann wieder miteinander umgegangen? Wie habt ihr das aufgearbeitet in eurer Beziehung? Es war sehr komisch. Er wollte mich nicht mehr küssen, er wollte mich nicht umarmen. Ich wollte mhm. mich dann an ihn ankuscheln, so zum Schlafen. Mhm. Hat er nicht gewollt. Und am nächsten Morgen hat er mir dann auch gesagt, dass es ihn sehr verletzt hätte, als er gesehen hat, wie meine Freundin ja an mir mhm. rumgevorwickelt mhm. hätte. Mhm. Und wir haben dann darüber gesprochen und sind uns dann einig geworden, dass ich halt diese Beziehung weiterführen darf. Mhm. Aber nicht vor seinen Augen. Mhm. Im Sinne von Sex, Küssen etc. Mhm. Und ich soll ihm auch nichts mehr davon erzählen. Mhm. Ist das ein Vorschlag, mit dem du gut leben kannst? Ja. Ja. Soll ich meine Freundin weiter behalten kann, ist das in Ordnung? Ja, ja, natürlich. Ja. Und dem Mann von deiner Freundin, dem macht es ja offensichtlich gar nichts aus. Ne? Nein, dem ist es ganz locker. So, nun stelle ich mir das aber dennoch sehr schwierig vor. Rein mit dem Verabreden. Mhm. Wie handelst du das? Mit wem du dich wann, wo triffst und verabredest? Ihr Mann, der bringt sie halt sporadisch zu mir hin, zur Übernachtung, wo halt wir beide die ganze Nacht für uns alleine haben. Mhm. Das musst du aber dann wiederum so organisieren, dass dann das nicht dein Freund... Dann. Dass dein Freund da nicht vorbeikommt. Nö, das ist ja dann in der Woche, da kommt mein Freund nicht. Da kommt dein Freund nicht. Also mein Freund nicht für eine Wochenendbeziehung. Ach so. Mhm. Und es ist ja nicht so, dass wir uns jedes Wochenende sehen oder mhm. wie auch immer. An den Wochenenden fahre ich dann halt zu den beiden hin. Oder auch schon mal in der Woche. Ah ja. Wen siehst du denn mehr? Deine Freundin oder deinen Freund? Meine Freundin. Deine Freundin? Mhm. Kannst du heute sagen, ich meine, du ist einige Zeit vergangen und jetzt liegen alle Karten auf dem Tisch, was ja schon gut ist für alle Beteiligten. Kannst du sagen, zu wem dein Herz mehr hingezogen? Meine Freundin. Zur Freundin? Ja. Hoffentlich hört auch dein Freund nicht zu. Das ist ja doch der hört nicht zu dir steht, aber meine Freundin hört zu. Ja, aber das ist doch bitter für deinen Freund, wenn er das jetzt erfahren würde, oder? Das weiß er ja nicht. Aber wenn er es erfahren würde, wäre es schon sehr traurig für ihn. Schon, aber ich sag mal, unsere Beziehung ist momentan eh mehr in den Brüchen, aber es hängt jetzt nicht mit der Freundin zusammen. Mhm. Das hängt mehr mit seiner Lebensweise zusammen und mit der komme ich nicht so ganz klar. Mhm. Also ist diese unkonventionelle Liebesbeziehung eigentlich bald keine Liebesbeziehung mehr, weil also sie aufbricht? Ich habe vor, mich von ihm zu trennen. Ah ja, also hat sie nicht lange gehalten. Kann man so sagen, ne? Nee, aber es hat ja nichts mit meiner Freundin zu tun. Also ich hätte mich auch, ohne dass jetzt das mit meiner Freundin angefangen ja. hat, hätte ich mich schon von ihm getrennt. Ich glaube ja auch, dass das eine sehr schwierige Sache ist, wenn man wirklich über einen langen Zeitraum zu dritt eine Liebesbeziehung hat. Eine sehr schwierige Sache, dass alle Parteien wirklich gleichermaßen zufrieden und glücklich sind. Das gibt es bestimmt. Aber das ist, glaube ich, eine ganz seltene Angelegenheit. Also ich habe auch nie gedacht, dass es möglich ist, aber ich weiß es nicht. Also ihr Mann, sie das dermaßen locker und Man muss abgeklärt sein. Er unterstützt die ganze Sache ja auch noch. Ja. Also der ist wirklich ein feiner Kerl, anders kann man es nicht sagen. Ja, aber deine Beziehung, meinst du, geht bald kaputt zu deinem Freund? Die ist kaputt, mehr oder minder. Das hat aber mehr was mit Drogen zu tun. Und das ist ein ganz anderes Thema dann. Genau, da komme ich nicht so ganz weg. Gut, klar. Gut, Simone, dennoch war es ein Versuch, das mal zu dritt ausprobiert zu haben. Und letztendlich ist es ja weiter, es war ja eigentlich zu viert ausprobiert. Ne? Es bleibt ja weiter eine Dreierbeziehung, nämlich weil auch der Ehemann von deiner Freundin mit im Spiel ist. Ne? Ja. Gut, danke für deinen Anruf und alles Liebe. Ja, tschüss. Das war die Simone. Jetzt kommt Markus. Hi, Markus. Ja, hallo, Domian. 35 bist du. 35 bin ich. Ja. Was treibst du denn so in Sachen Liebe und Liebesbeziehung? Oh Gott, oh Gott. Vielmehr etwas Kurioses. Also ich hatte vor ungefähr 5 Jahren eine Frau kennengelernt. Ja. Mittlerweile, wie gesagt, bin ich 35. Sie ist 42. Mhm. Und ich bin während der 5 Jahre Beziehung auch mit ihrer Tochter groß geworden. Mhm. Die in mir quasi so einen Vaterersatz gesehen hat. Mhm. Oder vielleicht auch so einen väterlichen Freund. Ja. Und als ich im Dezember letzten Jahres die Frau dazu entschieden hat, sich von mir zu trennen, habe ich dann noch angefangen, irgendwie etwas übermäßig zu trinken und auch Haschisch zu konsumieren und ein bisschen aus der Bahn zu fliegen. Mhm. Und dass die Tochter einfach dann jederzeit, also lieber öfter bei mir war, als bei ihrer Mutter, um mich auch ein bisschen aufzufangen, um mir das Gefühl zu geben, ich bin nicht ganz alleine. Ja, wie alt ist die Tochter? 17, mittlerweile 17. Ja, ja. Und ich möchte nicht sagen, dumm oder unreif, ja, sehr attraktiv und zeitweise für mich vielleicht auch nicht ganz unwiderstehlich. Ja. Und dass ich aus diesem, väterlichen Verhältnis, also dieses väterliche Freundschaftsverhältnis, eigentlich im Laufe der letzten Monate eine feste Beziehung entwickelt habe. Also du bist quasi von der Mutter zur Tochter übergegangen. Ich will jetzt nicht übergesprungen sagen, sondern übergegangen. Ja, ich meine, einige in meinem Freundeskreis sagen, es bleibt ja in der Familie. Mhm. Oder über die Mutter zur Tochter. Sie ist jetzt 17. Sie ist 17. 17. Ja. Du bist 35. Ist auch ein guter, großer Altersunterschied. Und insofern sehr, sehr kurios, unkonventionell, weil du ja auch eine Vaterrolle hattest für sie. Ja. Etwas, ne? Also es waren 5 Jahre. Aber immerhin, war das nicht die ersten Annäherungen, hat man da nicht eine Hemmschwelle, dass man sagt, nee, irgendwie mache ich das nicht, macht man das nicht? Die Annäherung in diesem kurzen Zeitraum eigentlich war schon sehr kompliziert, weil ich ja wie gesagt auch immer tolerieren musste, dass sie irgendwelche Freundinnen und damalige noch Schulfreunde mit nach Hause gebracht hat. Mhm. Die ich nicht unbedingt als Rivalen anerkannt habe oder auch nicht so gesehen habe. Mhm. Nur, das Problem war, ich habe im Gegensatz zu ihrer Mutter, habe ich ihr sehr viele Freiheiten eingeräumt, die sie auch ausgenutzt hat, zeitweise bei mir zu Hause. Sag mal, Markus, ist das wirklich eine ganz freiwillige Sache von dem Mädchen oder hast du es auch ein bisschen ausgenutzt, dass sie so, dass du jung war, dass sie mit dir verbunden war, dass du vielleicht einen gewissen Einfluss auf sie hattest? Hast du sie ausgenutzt? Nein, also ich weiß nicht, ob es ein unbedingt ein Ausnutzen war. Mhm. Es war für mich schon eine persönliche Bestätigung irgendwo zu sehen, mein Gott, du bist zwar jetzt das ältere Kaliber und der ältere Jahrgang und bist trotzdem noch von jemandem gemocht, der jünger ist als du. Gab es zeitweise damals, war aber wirklich, dass sie ohne Vater groß geworden ist und wirklich jemand zum Anlehnen und Schmusen brauchte. Gab das da am Anfang, als es so anfing, auch eher erotisch zu werden zwischen euch beiden, war das ein Abhängigkeitsverhältnis von zwischen dir und ihr? Hat sie zum Beispiel Geld von dir bekommen? Wie war das mit dem Wohnen zu dem Zeitpunkt? Ja, das Wohnen war ja so, dass sie während unserer Beziehung noch in einem Heim in Essen gelebt hat, im Kinderheim gelebt hat. Mhm. Und dass ihre Mutter, also meine damalige Lebensgefährtin, sie häufig am Wochenende versetzt hatte. Mhm. Wenn man zu Termin nicht erschienen ist, wo sie die Kleine abholen konnte, ich sag mal kleine, ja, ist im wahrsten Sinne des Wortes im Grunde jetzt, dass er sie nicht abgeholt hat und dass sie einfach nur bei mir angerufen hat, gefragt, ob sie vorbeikommen darf. Ach so, dann kam sie zu dir in deine Wohnung. Dann kam sie zu mir alleine hoch. Ich weiß das alleine nicht, da kam immer jemand irgendwie von dem Kinderheim mit und hat sich abgegeben und mit mir auch noch kurze Gespräche geführt. Ob ich denn auch in der Lage wäre, das sicher irgendwie auf sich aufzupassen und auch das zu gewährleisten, was das Jugendamt vorschreibt. Ja. Aber wir wollen das nochmal klarstellen, nicht, dass wir jetzt falsche Gedanken aufkommen. Als ihr zum ersten Mal sexuellen Kontakt hattet, war sie bereits 16. Da war sie schon über 16. Meine Frage gerade war ja auch noch, ob ein finanzielles Abhängigkeitsverhältnis bestanden hat zwischen dir und ihr. Hat sie von dir Kohle bekommen in diesen Zeiten? In keinster Weise, weil A, habe ich die Kohle nicht. Ich gehe nur Zeitarbeiten nach und verdiene Musik Geld ein bisschen damit, dass ich Musik mache. Ja. Und ich weiß nicht, vielleicht, nein, ich meine, ich mag mit Sicherheit nicht so jemand gewesen sein, wo sie als Gruppe fungieren wollte. Ja, ja. Aber ich habe halt nur durch Bühnenauftritte, wo sie immer zeitweise im Mittelpunkt gestanden hat, hat sie vielleicht auch so ein bisschen auf der Sonnenseite gestanden. Ja. Markus, was sagt denn jetzt deine Ex-Freundin dazu? Die Mutter der. Also im Grunde genommen ist das eigentlich nicht so, ist es nicht so offensichtlich, immer über den Tisch gegangen und auch nicht so bei ihr angekommen. Ach, sie weiß das gar nicht richtig. Nicht richtig, sie weiß wohl, dass sie bei mir wohnt, aber sie weiß nicht, dass wir meine Verhältnisse nur noch haben. Ach so. Du würdest aber sagen, dass ihr jetzt eigentlich ein richtiges Liebespaar seid. Ja, ein wunderschönes sogar. Und die Mutter von ihr weiß es nicht. Die Mutter von ihr kommt regelmäßig eigentlich noch vorbei, um sich zu vergewissern, dass alles in Ordnung ist. Mir auch jetzt mittlerweile mal wieder geht. Und meinst du, die würde einen Anfall kriegen und wütend werden, wenn sie das erfahren würde? Ein Anfall? Boah, ich glaube, also ich denke mal, wenn so eine Situation rauskommen würde, ich denke mal, wird sie eher anfangen wird sie damit die schlechten Seiten damit zu finden, um das aber doch dann direkt aufzuklären, was ich da für einen Unsinn gemacht habe früher mal. Und Das heißt, es ist ja auch schon irgend auch ein bisschen belastend. Das heißt, ihr müsst das geheim halten, sie muss das für ihre Mutter geheim halten. Und generell müsst ihr es ja auch irgendwie geheim halten, ne? Damit das nicht zur Mutter durchsickert. Oder in gewissen. Also Mutter, das ist ein Problem. Also in unserem Freundeskreis ist es sehr offensichtlich. Und wir leben auch dementsprechend. Und wir machen aus unserer Beziehung und auch aus dem, was wir uns lieb haben, kein Geheimnis. Nur es laufen immer wieder die falschen Leute über die Straße, die sofort irgendwas erzählen. Ja, ja. Deswegen vermeiden wir schon Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit. Ja. Das merke ich auch schon ziemlich weh. Ich meine, der Unterschied zwischen einem 35-jährigen Mann, gestandenem Mann, bist du ja, und einem 17-jährigen Mädel ist ja schon riesig. Kommst du dir nicht da auch manchmal ein bisschen blöd vor, so als Big Daddy und gar nicht als gleich auf gleicher Ebene stehen mit deiner Freundin? Vielleicht habe ich auch in einem gewissen Lebenskapitel, sage ich mal, ganz dumm versagt und fühle mich immer wohl in dieser Beschützerfunktion. Dieser Beschützerinstinkt wird von ihr bei mir ganz, ganz intensiv geweckt. Ich bringe sie überall hin, wo sie hin möchte. Ich hole sie auch ab, wann sie irgendwo abgeholt werden möchte. Und das ist häufig in Diskotheken, weil ich arbeite als Türsteher in einem Rockcafé und sie möchte gerne in Diskotheken gehen. Ihr kommt beide klar damit, das ist ja das Wichtigste. Bitte? Ich sage, ihr kommt beide klar damit und das ist ja das Allerwichtigste. Ja, also mit ihr komme ich besser klar als mit den Freunden, die sie gelegentlich, oder den Bekannten, die sie gelegentlich hier anschleppt. Markus! Das ist das Ergänzen wieder. Ich wünsche euch alles Gute von Herzen, euch beiden. Ich bedanke mich bei dir. Tschüss, Markus. Okay, tschüss. Tschüss. Heinz, 24 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Ja. Und zwar habe ich folgendes Problem. Und zwar bin ich mit einer russischen Kugelstoßerin zusammen. Ich habe folgendes Problem, dass ich beim Sex irgendwie denke, dass sie fast ein bisschen männlicher ist als ich. Also Moment, du bist mit einer russischen Kugelstoßerin zusammen. Ja. Das allein klingt ja schon sehr spaßig, mit Verlaub gesagt. Es klingt jetzt ein bisschen juxig, ja. Du heißt Heinz, das ist auch ungewöhnlich für einen jungen Mann mit 24. Und ist das nicht ein richtiger Name? Nee, das ist nicht mein richtiger Name. Okay, das ist nicht mein richtiger Name. Wie bist du denn an die russische Kugelstoßerin gekommen? Da muss man dazu wissen, dass ich Sportjournalist bin in München und ich habe sie bei einem Leichtathletik-Meeting getroffen und habe dort einfach ein Interview mit ihr geführt und daraufhin kam es halt zu einer Liebesbeziehung. Wie lange läuft die schon? Bis jetzt sind es schon fast 4 Jahre. Jahre schon? Ja. Wie alt ist sie? Sie ist jetzt, sie war damals relativ jung, sie war 18, jetzt 22. Und du bist wirklich 24? Du klingst ein bisschen älter von der Stimme her. Nein. Du bist 24, ne? 4 Jahre schon. Ja. Wo lebt sie? In Russland? Ja, in der Nähe von Moskau. Das heißt, es ist also unkonventionell in jeglichem Sinne. Das heißt, ihr habt eine große Distanz zwischen euch beiden. Du Süddeutschland, München und sie in Russland. Richtig, ich war selbst noch nie in Russland und treffe sie eigentlich nur, wenn sie auf irgendwelche Leichtathletik-Meetings fährt. Mhm. Das heißt, nach Stuttgart, Paris, wo ich halt dann auch selbst als in Bezug meines Berufs hinkomme. Aber warum warst du noch nicht in Russland? Das ist doch eine tolle Sache, da mal hinzufahren. Also von ihren Erzählungen her sage ich, dass es nicht so, ja, so prickelnd ist, sage ich jetzt mal. Aha. Und dass ich, ja gut, wenn's wirklich ein längerer Zeitraum wäre, würde ich natürlich dorthin fahren, aber bis jetzt hat sich's immer so ergeben, dass ich sie relativ... Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast das Gefühl, dass du mit einem Mann zusammen bist? Weil sie so nein, dass sie mir ein bisschen, also... Zu maskulin ist. Männlich rüberkommt. Mhm. Aber das muss doch von Anfang an so gewesen sein. Als Kugelstoßerin ist man ja auch eher kräftig, ne? Und ja, richtig, aber da habe ich ja auch noch nicht das gesehen, was ich dann nach einer gewissen Zeit der Beziehung gesehen habe. Was hast du denn gesehen nach einer gewissen Zeit? Ja, da gibt es so Sachen, keine Ahnung, wie Behaarung und Muskelaufbau etc. Ach, das heißt, da hängen vielleicht auch irgendwelche Aufbaumittel, Hormone hinter oder sowas? Könnte sein. Also sie verrät mir in dem Punkt nichts, sie behält da Stillschweigen und ich weiß auch nicht, was da eigentlich läuft. Aber wenn man 4 Jahre mit jemandem zusammen ist, dann ist man doch eigentlich so vertraut und so intim, dass man sehr viel weiß voneinander. Ja, ich weiß nicht, ob sie das von ihrem Trainer gesagt kriegt, dass sie das nicht weiter sagen soll, aber ich habe halt immer noch das Gefühl, dass es irgendwie so läuft. Aber du bist sehr verliebt in sie. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also menschlich total. Weißt du, was jetzt sehr, sehr unangenehm, sehr missig ist, Heinz, oder wie immer du heißen magst, ja, dass diese Sendung vorbei ist. Ich finde es aber so eine spannende Geschichte mit der russischen Kugelstoßerin, dass ich mich gerne morgen mit dir wieder unterhalten würde. Ja, du, gerne. Wir würden dann morgen die Sendung mit dir eröffnen und wir rufen dich gleich nochmal an, um die Einzelheiten zu besprechen. Und dann setzen wir ganz einfach morgen das Gespräch fort. Gut. Machen wir das so, bis morgen. Danke. Tschüss, Heinz. Ihr Lieben, das war unser Thema, unkonventionelle Liebesbeziehungen. In der Technik war Jens Diegel. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Und wir sind morgen wieder da mit einer freien Themennacht. Ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen und ab 0 Uhr sind wir schon erreichbar. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sage Tschüss, bis morgen. Es ist 2 Uhr, vom Westdeutschen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Die Bundesregierung plant nach Presseinformationen bei den Beamtenbezügen Einsparungen. Wie die Berliner Zeitung berichtet, sollen im kommenden Jahr das Urlaubs- oder Weihnachtsgeld gekürzt und damit insgesamt 2 Milliarden Euro gespart werden. Die Verhandlungen zwischen Bund und Ländern würden bereits in der kommenden Woche aufgenommen. Nach Angaben der Berliner Zeitung ist die Bundesregierung optimistisch, ihren Vorschlag umsetzen zu können, da auch die Länder unter einer akuten Finanznot leiden. Das Bundeskabinett befasst sich heute mit der Finanzmisere. Auf der Tagesordnung stehen der von Finanzminister Eichel eingebrachte Nachtragshaushalt für dieses Jahr, der überarbeitete Entwurf des Etats 2020.